Von Anfang an zucken die Schultern bereits unkontrollierbar. Ampere ist wieder zurück aus den Tiefen der Plattenkiste. Erneut mit einer ganzen Wagenladung an neuen Lieblingstunes aus der Schweiz und von überall. Handpflückt für deinen persönlichen Glücksmoment. Wie das neue Normal noch immer keinen Körperkontakt auf dem Dancefloor erlaubt, bringt Ampere in dieser Folge die Tanzfläche direkt in deine Playlist. Während sich letzte Woche Tracks auf der Chill-Out-Skala überboten haben, steuern wir das mal mit einer guten Portion Bass und Sommernachts-Vibes direkt auf 12 zu. Die dystopische Tristesse gilt es mit Feuer zu bekämpfen. Knallhartes Clubmaterial mit Niederbrenngarantie trifft auf samtigen Wohlfühlschall für erfolgreiches Kopfabschalten. Wie bei Ampere üblich, immer abseits vom Tellerrand und obviously mit einem grossen Fokus auf elektronische Musik aus der heimischen Breitengrad. Dein liebster Stromstoß ist wieder um und bringt den Sommer vorzeitig für eine Stunde ins Ohr. Wenn es dort schnell geht, findest du natürlich alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Der Countdown läuft schon, das Raumschiff ist startklar. Wir steppen also endlich in die 38. Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Der Sommer ist ein bisschen vorgezogen worden. Beim Willy Sunshine ist genau das drin, was draufsteht. Mit einem fetten Sonnenstich sind wir also in die aktuelle Folge von Ampere gestartet. Auf dem Track Holding Back sind wir mit verschobenen Drums und Zuckerwatte-Samples Richtung Riviera taumelt. Absolute Dopeness kommt gerade aus Lausanne, wo englische Grime- und Bass-Traditionen mit gehörig Swag aufladen. Der und weitere Banger-Tunes gibt es auf seiner Blöcklein-EP, die letzten Dezember auf vielen Musik rausgekommen ist. Wir zünden für den nächsten Tune präventiv schon mal den Feueralarm. Der Heat vom Seth Bias Remix von Amodada könnte für Risikogruppen doch eine Spur zu intensiv sein. Das Ding ist truly international und schickt uns von Südafrika direkt nach London mit einem kleinen Zwischenstopp in Berlin. Bei Ampere sind wir uns nie schad für einen gepflegten Booty Shake. Egal ob allein im Bürostuhl oder unter Einhaltung von der angeordneten 2 Meter Distanzdoktrin mit den Besties am See. Nochmal zum Mitschreiben. The UK Garage Don Dada Zed Bias remixed Amodada for She's Drunk und the Show Machosi. If I took it to the crib, bonga. Ine ni ariwane anabele masonga. Kabanga ukuthi sesishela madoda. I think I hear my track right now. It's just gonna have to pay back somehow. I'll call you back now, now. Someone's gonna have to hold me back right now. Sure, I feel it on the countdown. And I'ma get it on till I can see sundown. I hope they see me now. Cause every single day they wanna kiss me now. Right now. I'm a daughter. I'm a daughter. I'm a daughter. Füdlikreise und Kontrollverlust. Der Neuenburger Flexfab brennt mit dem Track «Club» mit 2B so ziemlich alles nieder, was nicht auf 3 in die Isolation flüchten kann. Der Tune rennt der verdammte Club mit Ballroom-Vibes, wie wir sie eigentlich nur aus New York kennen, und sorgt dank schnörkellosem Vorwärtsdrall fürs nötige Auszucken extraordinär. Der Bro hat im 16 Körig bei MV Music abgeräumt und das auch verdammt nochmal zurecht. Auf dem kommenden Tune gibt es Tropenrhythmik sowie Zukunftsmusik für Dancefloor Cyborgs, Straight aus Neuchâtel in die Welt und ohne Zwischenhalt ins Tanzbein. Wirklich, wirklich, wirklich Ampere Certified. Uns wieder nach der Kompletteskalation. Während wir die Scherben zusammenwischen und das Wohnzimmer wieder auf Vordermann bringen, gibt es den idealen Soundtrack für die agile Leichtfüßigkeit vom Leben und um alles ein bisschen lockerer anzugehen. Der Till Ostendarb und der Adi Eberhardt sind etwas Coolste aus dem Toggenburg seit Öpfelkirchli. Die beiden bringen als Skiclub Toggenburg das Publikum vom Rital bis zum Röstigraben zum Auszucken, traditionsgemäss mit ihren ausladenden Live-Sets, heute aber über die Schallwellen. Mir geht es sehr wohl, was am You Don't Get It Remix so toll ist. Das Ding liefert kinky Vibes, wo 80s House Goodness und moderne Popsphäre gekonnt vermählt. Nicht umsonst haben die Kollegen von GDS FM die Scheibe zu einem der wohl besten Tracks vom 19 gehört. We'll be right back. Bär. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. Vom magischen Toggenburg schwappen wir über nach Basel. Dort an, wo die Combo Alma Negra mit ihren samplelastigen Feel-Good-Tunes immer ein Garant für Ferienstimmung auf dem Balkon sind. Westafrikanische Einflüsse durchziehen den Sound von dieser Clique seit Day One. Insbesondere die kapverdische Musiktradition ist prominent auf dem Output von diesem Ausnahmeduo vertreten. Das Remix-Treatment für den Track Cabaret kommt vom Pariser Bambunu, der sich mit Paris Club Tracks auf die Festivalbühnen der Welt sowie in die berühmt-berüchtigte Panorama-Bar gespielt hat. Auch bei ihm sind polyrhythmische Traditionen super stark vertreten. Auf dem Remix für die Basler zeigt er die volle Bandbreite. Erneut trägt Ampere zur Völkerverständigung bei. Ein weiteres Mal gibt es Qualitätsschall aus Lausanne. Das Mal aus dem Hause Creaked Records, wo ein wundervoller Fundus an leicht verschobener elektronischer Musik veröffentlicht, wo sich nur widerwillig schubladisieren lässt. Der kommende Tune hat schon gut viele Jahre auf dem Buckel. Zum Release von Paint Club von Julien Aubert im 2009 ist das Label bereits 5 Jahre alt gewesen. 3 weitere EPs sind nachgeschoben worden. Nie findet man jedoch so ein komplettes Package wie auf dieser Scheibe. Das Highlight ist der Remix vom US-Amerikaner Lusine, der im dubbigen Original den Charme von einem 90s Chillout-Raum verleiht. Wir verlieren langsam aber sicher wieder einmal den Boden unter den Füßen, aber in a good way, denn der Tune ist wie ein freier Fall auf diese Lieblingsküsse. Wir bleiben in den Staaten, lösen uns jedoch von der Schweizer Ursprungslegende und tauchen straight in einen Elektro-Clash-Tune, der konsequent zu Ende gedacht worden ist. X&G gehören zu den wohl underratedsten Produzenten vom nordamerikanischen Halbkontinent. Im Sumpf, wo sich EDM nennt, haben sich die Compadres gegen unzählige Belanglosigkeiten durchgesetzt. Auf dem brandneuen Release namens Beat Me serviert die Combo zusammen mit dem Josh Pan aufgeriebenes Sounddesign auf einer Beat-Chimäre, die sich freizügig an alle möglichen Stile zwischen Moombaton und Breakcore bedient. Das Ding ist auf Ausla, einem Skrillex im Label rausgekommen, ein Dude, der den Switch vom One-Trick-Pony zum Tastemaker von den Mainstream-Festivals super geschafft hat und mittlerweile sogar Realness rausbringt. Das Ding ist super intensiv, wir hoffen also, dass du deinen Körper auf Vollgas versichert hast. Whistler, come to future for a loser. Got the picture in my liver, about to give her. You know I'm with you. Know the mission, no dismissing. I got visions too many times. Know my visions, got decisions. Got my life on hold right now. Why you gotta try to beat me? Why you gotta try to beat me? Why you gotta try to beat me? To beat me, to beat me. Why you gotta try to beat me? Good. Richtung Süden, genauer gesagt nach Mexiko, wo bereits frisches Fuego auf uns wartet. Der 714 gehört zur jungen Generation an Beat-Tüftlerinnen, die Mexiko in den vergangenen Jahren ins Rampenlicht gerückt haben. Auf seiner quasi Homebase nach Afi droppt er ein Kollabo mit Footworks Finest, nämlich dem Tazo. Auf dem Track 2 for $20 ist von basslastiger Hyperaktivität aber nicht viel übrig geblieben. Dafür gibt es super hotte Rhythmen und eine radikale Dancefloor-Bonanza. Ein bisschen wie ein intensiver Ritt auf der 808 durch die digitale Pampa. elektronisch. Immer handpflückt. Westschweiz zum etwa 5000. DB Ampere. Der Tune 2D Temple vom Simpig ist eine fiebrige Hymne aus UK Funky und Grime und bietet den Soundtrack für ein schweißintensives Workout im Wohnzimmer. Den und alle anderen Köstlichkeiten aus dieser Show findest du natürlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Westschweizer Perkussionsmassaker geht es auf die grosse Insel für den grossen Hype. Auf Landslide löst die Frequenz eine wahre Gröllawine aus. Die Trommel marschiert nach vorne, während das Vödli zum Boden und wieder rauf geht. Der Beat kommt vom UK-Funky-Pionier Champion, der mit dem Track Bashment und Club Music zum wohl most underrated Grimebanger vom 17 fusioniert. Das Ding ist noch immer ein Garant für einen brennenden Dancefloor, wenn das aktuell noch ein Ding wäre. Direkte Ansagen gibt es vom Zeremonienmeister Rico Dunn. Der London City Warlord ist immer pure Energie und konstant im Zerstörungsmodus. Umso naheliegender ist es also, dass die Scheibe immer griffbereit liegt, wenn man mal wieder etwas kaputt machen. Yo. Them are the bad man, them are tell lie. When them side, me they run and go hide. Whitewash everything a landslide. Bomba clad him for me a bright. Me a the real deep, them boy a side. And me a fi burn down for your whole enterprise. So for the by informer, some of them a spite. Give you shot in a hit like you in a first prize. Them are the bad man, them are tell lie. When them side, me they run and go hide. Whitewash everything a landslide. Bomba clad him for me a bright. Me a the real deal, them boy a side. And me a fi burn down for your whole enterprise. So for the by informer, some of them a spite. Give you shot in a hit like you in a first prize. If them this man, shot in a head and in a miss man. They pop me on like terrorist man. Let me depart me on like wristband. On this spot me a kill in a instance. Me go deal me no blood clot mismatch. In one of them me no business a witch man. You could have rap, you could have blood clot sing song. Gunshot kick you down like karate. I feel me name. Me a the wickedest youth in a England. See me gold them a ask me which part me a bring them in from. Some boy a smart fry me a big man. Send shot in a your blood clot wig man. When me say me a big man. Send shot in a your blood clot wig man. Them when a gangsta, them a tell lie. From them this me boy, me a fly. No man can diss me, you know why. Me a the father, me not tell no lie. Them when a gangsta, them a tell lie. From them this me boy, me a fly. No man can diss me, you know why. Me a the father, me not tell no lie. Lie, lie. I got a shows in a chokehold. And I'll be sacking the chips, you better know that I won't hold back into this. So cold, got flows, man, bad in the diss. You get shown that I'm grown when I'm managing this. I see the fear in your boat when you're panicking this. You're not a bad boy, you never been a savage in it. You put your neck on the line with me, rude boy. You better know one thing, that I'll be damaging it. Yo, them when I'm bad man, them might tell lie. When them side, they run and go hide. Whitewash everything, I landslide. Bumper cloud, him far, me a bride. Me a the real deep, them boy aside. And me a fi bun down for your whole enterprise. So for the biting farmer, some of them a spite. Give you shot in a hit like you in a first prize. Them when I'm bad man, them might tell lie. When them side, they run and go hide. Whitewash everything, I landslide. Bumper cloud, him far, me a bride. Me a the real deep, them boy aside. And me a fi bun down for your whole enterprise. So for the biting farmer, some of them a spite. Give you shot in a hit like you in a first prize. Let me tell them. Let me tell them. Tell them, London City Warlord, landslide business, airstrike, boom, everything, everybody dead. Wir steppen in die wohl arroganteste Nummer von dieser Show, das mal direkt aus dem Land von der Dolce Vita. Der Nobel betreibt mit Merch Layers eins der spannenderen Labels aus dem europäischen Stiefel. Das Imprint pusht genrebrechende Clubtracks von House bis Hardcore, immer ein bisschen humorvoll und immer ein bisschen verspult. Gemeinsam mit dem Bruder Lorenzo BITW führt er die Hausformel ad absurdum. R&B-Samples ersetzen Diva-Vocal. Dazu gibt es satte Kicks und Steel-Drums, die nicht mal der Drizzy besser angekriegt hat. Ananas auf Pizza ist eigentlich nicht so in Ordnung. Tropical Stuff auf Italo-Vibes hingegen schon. SRF Virus. Nicht nur echte Wissenschaftler retten die Welt, sondern auch Beat Scientists aus London. WNCL Recordings knüpfen dort an, wo Warp und Konsorten in den 90s aufgehört haben. Atmopads, Rave Samples und zerschnittene Breaks bringen den Oldschool Jungle Sound zurück ins Schlafzimmer. Auf Raving Crew von L Major gibt es eine perfekte Mischung aus Nostalgie und erfrischendem Arrangement. Super ausproduziert und ready gemacht für die Küche Stereo. Manchmal braucht es eben mal einen Stinkefinger richtig 4 Viertel, wenn, dann am liebsten mit genügend Munition für die Fingerpistole. Basskultur im Dreier-Vorteils-Pack. Vorher hat sich gerade ein von den besten Spruch-Akrobaten ever gegeben, selber eine Produktion in dieser Show zu platzieren. Der SPMC kennt man eher von hinter dem Mikrofon von der Dubstep- und Drum'n'Bass-Szene. Der Dude hat aber in den letzten Jahren hin und wieder Beats in Marke Eigenbau gedroppt. Nach 5 Jahren Funkstille hat es im 18 endlich neues Material gegeben. Vintage ist vom Dubstep-Gründervater Youngstar veröffentlicht worden und gehört zum besten Material, das der SP je gepusht hat. Düstere Oldschool Garage eröffnet klaustrophobische Klangwelten, perfekt für eine Prosecco-Party for one in der Wäschküche. Wir bleiben gerade in der Bassbubble vom Vereinigten Königreich. Ab next ist der Track Daytona vom Commodore, der in den letzten 10 Jahren eine eindrückliche Diskografie auf der Konkursmasse von Dubstep aufgebaut hat. Wonky Beats gehen Hand in Hand mit fetten Bass. Kein Wunder hat er sein Zuhause auf dem szeneformenden Label Deep Medi vom Dubstep-Onkel Mala gefunden. Wie immer findest du all der hochwertige Stoff in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Saus vorbei und find ein paar neue Lieblingstunes. Es sei dir gegönnt. Aus dem englischen Kellerstudio schwappt man zu einem weiteren Highlight von dieser Show, wo vom Kopfhörer bis hin zum Stadion alles in ekstatische Bewegung versetzt. Die Schweiz trifft beim nächsten Tune auf Shanghai und fusioniert heimatliche Pop-Eskapaden mit Zukunftspass aus einer der wohl schillerndsten Weltmetropolen. Der Tsunano ist ein chinesischer Ausnahmeproduzent und zeigt bereits seit einigen Releases, wie die fernöstliche Vorstellung von Karibik zu tönen hat. Auf dem Remix zu Bahiana, im Original vom Schweizer Tatum Rush, gibt es Feel Good Vibes, Cocktailschirmli und Tropenfieber inklusive. Tem Bevor wir endgültig auf die Zielgerade einbiegen, gibt es noch einmal eine illustre Kollaboration zwischen dem heimischen Breitengrad und dem Ausland. Der Kid Simius aus Spanien spannt mit dem Tobias Jund zusammen, einem brillanten Kopf hinter Bonaparte. Im Duo gibt es die beiden Virtuosen als Mule and Man. Neben Flirts mit deinen Lieblingsärzten Bela B. und Farin Urlaub haben die Boys unter anderem Money Matter Covers veröffentlicht. Auf dem Tune Wolf Mother drückt aber das Talent zum Songschreiben durch. Dekonstruierte Texturen und grosse Beats können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Track Wolf Mother in seiner Essenz ein richtig guter Pop-Tune ist. Der wohl queerlichsten Nummer von der ganzen Show setzen wir zum Schlusssport an. Wie bereits so oft trifft Creaked Records aus Lausanne mit ihrem Output genau ins Schwarze. Im 2014 hat das Favoriten-Imprint eine grosse labelumspannende Remix-Compilation herausgegeben, die auch heute noch in meiner Playlist umgeistert. Wer sich mit einem der wohl festesten Labels der Alpennation beschäftigen will, findet auf dem My Panda Shall Fly Remix vom Tune Edgar einen erstklassigen Einstiegspunkt. Feinste Schlafzimmerpop und experimentelle Elektronika stehen dort drauf in Wechselbeziehung und harmonieren zu einem zurückhaltenden Hype fürs Seelenwellness-Date mit dir selber. Ampere hat Koordinaten an Bordcomputer geliefert. Leider befindet sich der Podcast bereits im Landeanflug. Macht aber nichts, denn alle Souvenirs von der Rundreise gibt es in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify zum Nachtanzen. Big Ups sind bei der 38. Folge von Ampere dabei gewesen. Wir wünschen gutes Wegdriften und hören uns nächste Woche an der gewohnten Stelle wieder, hier bei Ampere, mit mir und Benni auf SRF Virus. Your heart